Die Metallindustrie zweige forcieren die Produktion von Eisen und Stahl, die für den Bau der Wohnhäuser in den Katastrophengebieten im Norden vom Bezirk Nord-Hamgyong dringend nötig sind. Das Vereinigte Eisenhüttenwerk Fanghe und das Vereinigte Stahlwerk Cholima führen bei der Produktion einen großen Aufschwung herbei und die Arbeiter vom Vereinigten Eisenhüttenwerk Kimse schürten mehr als 190 Tonnen Eisen und Stahl, die sie durch einen energischen Kampf produzierten, in die Katastrophengebiete. Das Vereinigte Erzbergwerk Musan und die Bergwerke Undjul und Zedong erfüllen ihre Produktionspläne 1,2-fach und liefern den Rohstoff für die Eisen- und Stahlproduktion in ausreichenden Mengen in die Basen für metallurgische Industrie. Die Eisenbahnverwaltungen der Stadt Pyongyang und der Bezirke transportieren so schnell wie möglich die Eisenbahngüter in die Überschwemmungsorte im Norden vom Bezirk Nord-Hamgyong.